Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 563, der stille Android-GAU. Ja, die Woche war lame. Ja, war nix los eigentlich. Ja, also, eigentlich, ja. Es gab doch einen riesen Hammer, wobei das war eigentlich schon vor 2 Wochen, aber das ging alles so unter. Dabei war das ein Riesending, aber irgendwie hat das keiner wahrgenommen und wollte es keiner wahrnehmen. Auch an mir ging das so größtenteils vorbei. Das ist schon sehr bemerkenswert. Vielleicht auch deswegen, weil, ja, vielleicht waren die falschen Leute davon betroffen. Ja, nur die normalen Benutzer waren davon betroffen. Ja, offenbar am stärksten. Und die, ja, weiß auch nicht, die Leute in Redaktionen oder die Top-Influencer, wie es jetzt so schön heißt, ja, waren da wohl nicht davon betroffen, weil sie wohl andere Programme genutzt haben. Aber es war ein großes Ding. Es waren sehr viele Apps davon betroffen. Ja. Aber ich heb mir das jetzt nochmal ein bisschen auf. Oder soll ich gleich anfangen damit? Ja, ich fange jetzt gleich mal an. Moment, ich muss hier die Themen sortieren. Und dann machen wir das. Nämlich, was passierte, ist, dass viele Apps auf einmal den Dienst versagten. Wie gesagt, das war schon vor einigen Wochen so. Jetzt hat Google auch gesagt, warum das so passiert ist. Und zwar war das ein Zusammenspiel von der Chrome-App und der WebView-Komponente, die eben von vielen, vielen Apps benutzt wird, um zum Beispiel jetzt Inhalte vom Web innerhalb einer App anzuzeigen. Und das führte zu massiven Abstürzen. Ich habe das zwar erwähnt, aber das Ausmaß war mir eigentlich nicht klar, weil es gab zu wenige Stimmen, die sich da geäußert haben. Das ist schon sehr seltsam, muss ich sagen. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht erlebt. Meiner Meinung nach war das ein GAU. Also der größte anzunehmende Unfall bei Android. Mit einem Update hat Google quasi Handys von Millionen von Nutzer fast unbrauchbar gemacht. Von einer Minute auf die andere. Ja. Und das Update, das danach kam, das zum Reparieren hat mehrere Tage gedauert. Derweil haben schon viele Nutzer ihr Handy zurückgesetzt in den Werkszustand, ja, weil das immer wieder im Internet empfohlen wurde, wenn sowas auftritt, auf den Werkszustand zurücksetzen, neu aufsetzen, und da verliert man natürlich dann auch jede Menge Daten. Das ist übel gewesen. Und man hat erstmal natürlich versucht, wo lag das Problem. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis man auch darauf gekommen ist, dass es eben WebView und Chrome im Zusammenspiel war. Dabei machen diese beiden Komponenten ja schon öfters Schwierigkeiten. Es war nicht das erste Mal, wo das dafür sorgt, dass eben zum Beispiel Handys nicht mehr richtig geupdatet werden können, beziehungsweise das Update von WebView und Chrome verweigert wird. Also, wenn man da reingeht in die Liste vom Play Store, ja, My Apps and Applications, so, und will dann dort das Update machen, dann startet es vermeintlich und dann bricht es ab und es kommt wieder in die Liste rein, Chrome und WebView, und man kann es nicht aktualisieren. Und auch da ist dann, gibt es dann zum Beispiel die Möglichkeit, dass man die Daten von Chrome löscht und die Daten vom WebView. Dabei gehen natürlich einige Einstellungen und eventuell halt eben Daten verloren beim Chrome-Browser. Die muss man eben wieder richtig einstellen. Das, was man vorher verändert hatte, muss man wieder machen, weil es dann einfach nur die Standardeinstellungen sind. Also aufpassen. Und dann lässt sich das auch tatsächlich updaten. Ja? Und in dem Falle war das aber nicht nur einfach so ein Problem, sondern da war wohl ein Bug eben drin. Und Google hat es jetzt, wie gesagt, recht genau analysiert und hat erklärt, warum das passiert ist. Allerdings ist die Erklärung auch nicht so optimal. Denn es hieß einfach wegen dieser experimentellen Testfunktion, die quasi da drin eingebaut ist, und der Auslieferungsprozess, dass der eben daran schuld war, und die arbeiten daran, dass beides eben besser funktioniert, und im Falle von einem solchen Ding, dass dann WebView in einen sogenannten Safe-Mode kommt und zumindest die Grundfunktion eben noch liefern kann. Das ist schon ziemlich verdächtig, verdächtig hört sich komisch an, sagen wir mal bedenklich, ja, denn ich hätte mir da eine klarere Aussage gewünscht, warum genau das so passiert ist. WebView ist ja immer so ein problematisches Ding, weil das natürlich auch einer der Komponenten ist, die am meisten genutzt wird, um beispielsweise auf die Handys zuzugreifen, also quasi per Exploit zuzugreifen. Immer wieder ist WebView da mit Bugs logischerweise auch, nicht, dass das jetzt was extrem Schlimmes wäre, sondern das ist eben von der Natur aus, ja, ist das eben die Komponente, die am häufigsten angegriffen wird, neben dem Browser eben. Und da muss man eben auch besondere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Aber offenbar haben diese Sicherheitsmaßnahmen eben auch dazu geführt, dass dann auf einmal die Leute ihre Apps nicht mehr nutzen können. Nämlich alle Apps, die das WebView benutzt haben, ja, bei Leute, die das Update eben eingespielt haben, gingen diese Apps dann nicht mehr. Ja. Abstürze, direkte Abstürze, sobald man eben so eine WebView-Funktion aufgerufen hat, zack, und das war's dann. Und wie gesagt, es ist äußerst seltsam, meiner Meinung nach, dass hier jetzt das so stillschweigend ablief. Normalerweise wird dort so ein Riesenfass aufgemacht, für jeden Mist wird ein Riesenfass aufgemacht, ne? Da gibt's ja mehr Meldungen darüber, wenn irgendeine Billig-App mal wieder in einen Dark-Modus bekommt, ja, dann ist es ein Riesending. Und hier, ne, das, was wirklich der Hammer ist, ja, das ist so einfach so, wird mal so als Fußnote vielleicht erwähnt, ne, ist schon ziemlich bedenklich. Und da frage ich mich natürlich auch, woher so etwas kommt. Aber die Frage werde ich nicht beantworten können, ganz klar. Ja, wie gesagt, man hat eben jetzt gesagt, man möchte die WebView und Chrome-Apps hier genauer prüfen, bevor man so ein Update freigibt. Das ist schon mal eine gute Idee, ne? Bevor man Millionen Nutzer mit einer möglicherweise nicht funktionierenden Routinen versorgt. Ne? Eben diesen WebView Safe-Mode, der da integriert werden soll, um eben solche fatalen Fehler dann aufzufangen, damit es eben doch noch funktionieren, die Apps nicht komplett abstürzen deswegen. Auch die Update-Mechanismen sollen beschleunigt werden im Play Store für Chrome und WebView, so dass, wenn etwas passiert, dass da vielleicht dann schneller noch reagiert werden kann. Ja. Tja, und zum Schluss erlegen sie selbst auf, ja, dass man bessere Kommunikation mit den Benutzern führen will. Ja, das ist doch ein guter Vorsatz, ja. Sollte man wirklich tun, denn da hätte man verhindern können, dass die Leute wahllos ihre Apps löschen und wahllos auf Werkszustand zurücksetzen, ja. Nur wegen diesem Problem, das dann eben auch gefixt werden konnte. Gut, so, also, soviel zu dem Thema. Android 12 ist etwas, will ich nur kurz eigentlich ansprechen, ja. Android 12 erscheint jetzt im August. Ich habe da jetzt so ein Timetable gesehen. Die letzte Developer-Preview ist jetzt auch draußen. Ist jetzt also ausgeliefert worden, und im August soll dann das Final Android 12 erscheinen. Eigentlich ich spare mir jetzt eigentlich weitere Sachen dazu. Seit Android 10 sind für mich neue Android-Versionen eigentlich nichts mehr, wo ich mich wirklich drüber freuen kann. Eigentlich schon ab Android 8 hat es ehrlich gesagt schon angefangen, wo man immer zittern musste, dass die nächste Version wieder wichtige Funktionen, die man benutzt hat, sperrt und wegmacht. Ja. Und bei Android 12 gibt es da auch mindestens eine Funktion, die sehr stark diskutiert wird, oder was heißt Funktion, fast schon eine Köpfung, ja, von Android, denn das Sideloading soll massiv erschwert werden. Weiß nicht, ob Google denkt, ihre Kunden sind alle nur dumm und sie müssen unbedingt geschützt werden davor, ob Google jetzt gerne so den Apple-Weg geht, unter dem Motto, nur was bei uns gibt, darf man installieren, ne? Und so weiter und so weiter. Also ich weiß es nicht, auf jeden Fall sollte das wirklich mal der Fall sein, dass man nicht mehr sideloaden kann, also gar nicht mehr. Wenn es ein bisschen komplizierter wird, okay, dann kann ich noch drüber hinwegsehen, ja. Die werden sich vielleicht dann wundern, dass eben ihre Kunden doch nicht ganz so dumm sind, wie sie vielleicht denken. Aber wenn das wirklich mal richtig verhindert wird, dann war es das dann bei mir auch endgültig. Ja, weil dann kann ich mir keine Apps mehr installieren, die eben nicht von der USA aus mit Spyware verseucht sind. Und dann war es das. Dann ist das Gerät nicht mehr zu nutzen für mich. Gut, das nächste ist das Redmi K40 Gaming Phone. Und da war ich ja etwas überrascht, dass da ein Dimensity 1200 Prozessor verbaut wurde. Und naja, so die ersten Tests, die gemacht wurden, haben ja auch gesagt, ja, okay, das ist ein günstiges Gaming-Phone, aber da habe ich mich natürlich gefragt, inwiefern, also günstig ist gut, ihr kennt ja meine Einstellung, ja, aber ab wann darf sich denn ein Gerät Gaming-Gerät nennen, ja, wenn nicht die maximal verfügbare Leistung rausgeholt werden kann aus dem Gerät. Ich komme gleich noch dazu. Dimensity 1200er Prozessor habe selbst ich offenbar ein bisschen Unrecht getan. Ich habe zwar gesagt, das ist ein absolut geiler Prozessor. Ja, super, eine tolle Alternative zum Snapdragon 888. Ja, aber er wird langsamer sein als das Snapdragon 888. Ja. So, da komme ich aber gleich dazu. Aber es gibt eine Sache, wo auf jeden Fall das Redmi Gaming Phone, das Redmi K40 Gaming Phone, das gibt es übrigens auch als Nicht-Gaming-Versionen, ja, weil ich rede jetzt nur von der Gaming-Version, gegenüber fast allen anderen Gaming-Phones hat einen Vorteil, nämlich zusätzliche Antennen. Jetzt denkt ihr, hä? Was? Ja doch, stellt euch mal vor, also normalerweise ist ein Gerät hauptsächlich gedacht für den Porträtmodus. Ist eigentlich immer so. Nimmt man das Gerät jetzt aber in den Landscape-Modus, hat man rechts und links normalerweise die Hand dran und verdeckt somit natürlich auch Antennen. Der Empfang wird also deutlich schlechter, das könnt ihr einfach sehen, nehmt euer Smartphone, ja. Dann achtet mal zum Beispiel auf eure WLAN-Verbindung, ja, und dann dreht ihr das Handy und haltet eure Hände links und rechts. Und soeben ist zum Beispiel bei mir von 3 Balken WLAN-Empfang, das ist auf einen einzigen Punkt, also kaum noch WLAN-Empfang, geschrumpft. Ja, und es sitzt nicht weit weg vom Router. Also das ist schon heftig. Und da hat sich wohl offenbar Redmi was gedacht. Die haben nämlich jede Menge Zusatzantennen eingebaut, vor allem auch dort, wo man dann eben nicht die Hand hat, wenn man das Gerät rechts und links greift, nämlich an der Seite. Ja, an der Seite. Dort sind dann quasi die Antennen und werden nicht abgeschirmt durch den Körper. Das ist nicht schlecht, aber nicht nur das, sondern insgesamt um das Gerät drumherum, ja, sind 12 Antennen eingebaut. 12. So dass man immer optimalen Empfang hat. Ja. Das gilt vor allem für die Wi-Fi-Antennen. Ja. Das sind die meisten Änderungen gemacht worden. Das ist ja ganz klar, weil das ist das auch, was beim Gaming hauptsächlich genutzt wird, die Wi-Fi-Antennen. Ja. Aber auch die Navigationsantenne, Mobilnetzwerk und so weiter und so weiter. Das ist also schon natürlich alles optimiert. Aber wie gesagt, der Schwerpunkt lag hier dann auf den Wi-Fi-Antennen. Coole Sache. Und damit natürlich auch ein Vorteil beim Gaming. Außerdem gibt es ein geniales Lüftungssystem. Dieser Lüfter, dieser Cooler, muss man schon sagen, der passt nicht nur an dieses Gerät, an das K40, sondern das ist auch ein universell einsetzbares Teil. Das ist fantastisch. Und Jerry Rick Everything hat diesen Cooler getestet. Und Leute, der hat hier eine, wie sagt man, also an dem Kontaktpunkt werden 0 Grad, in etwa 0 Grad erreicht. Ihr könnt das Telefon eisen. Ihr könnt das Ding einfrieren. Wahnsinn. Natürlich wird es nicht auf 0 Grad runtergehen, wenn das am Gerät drin ist. Ganz klar, Physik, ne, ihr wisst. Aber es kühlt das Gerät, und zwar jedes Gerät, phänomenal stark ab. Denn wird das Gehäuse von dem Gerät abgekühlt, auch selbst dann, wenn das Gerät nicht dafür gedacht ist, wird das gesamte Gerät so weit heruntergekühlt, dass es mit deutlich höherer Leistung laufen kann. Denn ihr wisst ja, ne, sobald es warm wird im Gerät, schaltet der Prozessor runter, damit es eben nicht mehr so arg heiß wird. Ansonsten wird euch das Ding in der Hand wirklich brutzeln. Ja. Und genau das darf ja nicht passieren. Und deswegen vermindern die Prozessoren die Leistung. Damit das aber beim Gaming nicht passiert, was äußerst blöd wäre, hat man eben die Möglichkeit, hier diesen Lüfter anzuschließen, diesen Cooler. Und das ist wirklich ein aktives Cooling-System. Also wie eine Klimaanlage. Das Ding kühlt nicht nur mit Luft oder so herunter, ja, sondern das Ding kühlt richtig ab. Ja, Wahnsinn. Das ist richtig fantastisch. Alleine schon das Teil, das würde ich mir auf jeden Fall holen. Ja, egal, ob ich das Gaming-Smartphone nehme oder nicht. Das würde ich dann sehen. Aber dieser Kontaktkühler ist schon wirklich der Hammer. Ja, und die Rückseite des Gerätes ist aus Metall bei dem Gaming K40. Bei der Gaming K40-Version. Oh, Redmi K40 Gaming-Version, so, ja. Und da wird dann natürlich die Kühlfunktion noch stärker umgesetzt. Ja, richtig genial. So, und jetzt komme ich zu dem anderen Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe sogar dem Prozessor Schlechtes angetan, ja. Ich habe gesagt, er wäre von der Leistung her, naja, ob das dann ein Gaming-Phone ist oder nicht, wird sich dann zeigen. Und es hat sich gezeigt, dass es sehr wohl für Gaming geeignet ist. AnTuTu hat da die Zahlen veröffentlicht für das K40, 724.495 Punkte bei AnTuTu Benchmark. Und damit ist das Ding ein richtig gutes Gaming-Phone. Wow. Ja. Wie gesagt, da meinen sie die 1200 Chipsatz mit 8 GB RAM. Ein bisschen wenig. Vielleicht gibt es auch noch eine Version mit mehr. Das wird sich zeigen. Soll ja offenbar eine Enhanced Edition geben mit dem 1200er Chipset drin, das dann mit 6,67 Zoll Display läuft und 5000 mAh Akku. Und die Enhanced Edition, also die größte Edition, die hat dann bestimmt auch mehr Arbeitsspeicher. Die kommt auf, haltet euch fest, $305. ihr könnt euch ja vorstellen, was passiert, wenn das Teil bei uns erhältlich ist. Ja, das wird gekauft. Also, es ist schon eine schöne Geschichte. Damit kommt das Redmi K40 bei mir auf meine Liste erstmal ziemlich weit oben, ganz oben hin. Ja. Denn preis-leistungsmäßig ist das Teil ja unschlagbar dann. Richtig faszinierend. So schnell kann es immer wieder gehen. Ja, meine Liste ist sehr flexibel. Ich werde sie wahrscheinlich jetzt auch gleich noch updaten und dann eben verlinken. Wir bleiben erstmal bei Red Magic. Es gibt nämlich auch eine, Moment, wir bleiben bei Red Magic, so ein Quatsch, das ist ja Redmi. Aber es gibt noch Nubia Red Magic. Ja, und Red Magic hat eine Watch rausgebracht, eine Uhr. Und das ist auch so eine richtige, so ein richtiges Hammerteil, was den Preis betrifft. Ja. Also zunächst mal hört sich das so an wie ungefähr so die, ja, die Huawei Watches und Honor Watches, ja, also das heißt schon okay, aber natürlich kein Android Wear OS drauf, ist ja logisch, aber ein 1,39 Zoll AMOLED Screen mit relativ hoher Auflösung sogar, wie war die nochmal, also über 400x400 Pixel Auflösung, ungewöhnlich hoch. Wenn das stimmt, 15 Tage Batterielaufzeit, man kann die Straps austauschen, und natürlich sind umfangreiche Sport-Tracking-Funktionen vorhanden, das dürfte ja klar sein, ein Blut-Sauerstoff-Messsensor ist ebenfalls vorhanden, und das Ganze, was es dann eben gibt, Herz, also Pulsfrequenz und alles Mögliche ist da eben drin, was man eben so erwarten kann. Also da ist nichts jetzt besonders Neues, ja. Aber in Kombination mit dem Preis ist es sehr interessant. Also vielleicht noch 5 ATM wasserdicht, das heißt 50 Meter etwa, ne, vom Druck her kann man damit kann man da aushalten, ja, und ja, alles soweit ganz gut. Bei Honor kostet so eine Uhr 199, ja, mit diesen Daten, ja, 199. Aber bei Red Magic kostet diese Uhr 99 Euro. Und da muss ich ganz klar sagen, ist das ein richtig gutes, ein richtig fantastisches Angebot. Ja, die sollen am 29. April ausgeliefert werden, die Teile. Und damit, boah, muss ich sagen, hat Red Magic da was Gutes im Angebot an Smartwatches. Denn das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch hier phänomenal gut. Also nicht so schlecht. Jo, und bei so vielen positiven Sachen, ne, wäre es ja fast schon ungewöhnlich, wenn Google nicht als Spaßbremse auf einmal auf den Plan tritt. Bei dieser Meldung habe ich gedacht, okay, eigentlich ist es genau das, was ich erwartet habe. Soll ich das überhaupt erwähnen? Ich weiß es nicht, ja. Also, Pixel 5a 5G, ja, Pixel 5a 5G wird nicht leistungsfähiger sein als der Vorgänger. Und ja, wer hätte das erwartet, ne? Also ich. Also, schon, es ist wirklich traurig. Ich finde es so traurig zu sehen, was Google mit dem ehemals Flaggschiff der Smartphone-Industrie gemacht hat. Ja, Nexus-Geräte, dann das Pixel 1. Und was daraus jetzt geworden ist, ist so traurig. Und das ist schon eine Schande für Android. Wirklich, das Gerät ist eine Schande für Android. man sollte sich schämen, dass der quasi der Erfinder von Android so ein Gerät auf den Markt bringt. Und Jahr für Jahr, wenn man denkt, naja, schlimmer kann es nicht mehr werden, immer wieder schlimmere Sachen rausbringt. Und ich habe mal gedacht, Apple bringt bei seinen iPhones nicht genug Neues pro Modell heraus. Aber das hier, das ist wirklich so schlimm. Es ist so traurig, dass ich da jetzt gar nicht mehr weiter drüber sprechen will. Echt schade. Vielleicht kann man sich dann seinen Frust bald Platz machen, indem man eine Runde Battlefield auf dem Smartphone zockt. Also auf dem Google Pixel definitiv nicht. Ja, also da braucht ihr schon ein richtiges Smartphone. Also das wird da sicherlich nicht ausreichend drauf laufen, noch nicht mal annähernd ausreichend drauf laufen. Battlefield soll als Mobilversion auf die Geräte kommen. Zwar nicht, wie es wohl zuerst gedacht war von vielen Tech-News-Seiten, eine Version von Battlefield 6, nein. Ein ganz eigenes Battlefield, und das finde ich ehrlich gesagt auch ganz richtig so, denn wenn man an eine Umsetzung rangeht von einem Standard-Shooter auf einem Smartphone, das kann nichts werden. Ja, also man muss da schon ganz andere Wege gehen, sodass man einen Shooter speziell für ein Handy auch von Grund auf entwickelt. Das Battlefield Logo, ja, oder das Battlefield-Rezept, wenn das mit einfließt, umso besser. Ja, da muss halt dann geschaut werden, wie kommt das rüber? Kommt der Flair von dem, sag ich mal, Original Battlefield vom PC her rüber auf das Smartphone? Fühlt man sich da gleich als Battlefield-Spieler heimisch oder nicht? DICE hat da zusammen mit Industrial Toys die Version in Angriff genommen, und auch da steht wohl eine Ankündigung kurz bevor. Battlefield 6 Ankündigung wird es ja auch demnächst geben, da habe ich in der Reviews Wochentisch heute schon drüber gesprochen. Da warten alle drauf, inklusive mir. Und man hat hier gesagt, man möchte ein komplett anderes Spiel, ja, als das, was jetzt eben für Konsole und PC gemacht wurde, veröffentlichen. Und aber es soll ein voll Feature vorhandenes Spiel kommen, das auf einer skillbasierenden Erfahrung beruht. Ja, also das heißt, es soll hier auch das Können im Vordergrund stehen von den Spielern. Bin ich mal gespannt. Das heißt, es hört sich nicht so an, als ob das so ein Casual Shooter wäre. Ja, lässt hoffen. Gleichzeitig bringt mich aber das doch ein bisschen durcheinander, wenn das heißt, es ist etwas komplett anderes als das Battlefield für Konsole und PC. Ich hoffe ja inständig, dass das nicht wieder so ein Battle Royale Crap wird, ja, so ein Battle Royale Mist. Das hasse ich. Ja, so ein Schrott. Ah ja, egal. Gut, dann haben wir noch was anderes, und zwar Xiaomi macht jetzt hier lässt jetzt die Muskeln spielen, macht hier einen auf Hulk anscheinend, ne? Denn die haben jetzt 19.000 Patente und 27.000 Markenrechte in die Schale geworfen und wollen daraus jetzt abschöpfen. Ja. Prinzipiell, man hat sowas, ich weiß nicht, der Name ist so blöd, da weiß ich nicht, ist es eine Bezeichnung oder ist es der Name, ja. Die nennen das Intellectual Property Standards and Technological Innovation. Ja, also, und diese Firma, also kann man auf Deutsch gesagt kurz kann man sich dann Patente und Trademarks eben lizenzieren lassen, so dass man sie für seine Hardware nutzen kann. Also Xiaomi möchte jetzt hier auch Geld machen mit seinen Patenten, was ja erstmal ganz okay ist. Dennoch ist es erstaunlich, wie viel Patente hier tatsächlich schon von Xiaomi verwaltet werden. Ja, und naja, das ist, hört sich jetzt an, als ob die jetzt langsam mal hier den Hahn etwas zudrehen wollen. Und ich hoffe nicht, dass es irgendwie eine Abmahnwelle dann von Xiaomi gibt an allen möglichen Anbieter und die dann eben sich gegenseitig wieder mal, wie so oft schon passiert, zerfleischen. Und am Schluss kommt dann eben für alle nur Negatives raus. Aber naja, wenn wir abwarten, wie das wird, nicht vergessen, Xiaomi ist eine chinesische Firma und ich weiß nicht, ob da tatsächlich dann die chinesische Regierung das mit ansehen würde, wenn jetzt sich die chinesischen Firmen untereinander zerfleischen würden und die Preise dadurch ewig nach oben gingen. Ich glaube, da würden die auch intervenieren. Was vielleicht passieren kann, ist, dass jetzt so reihenweise amerikanische Firmen verklagt werden, die nämlich Patente nutzen, die eventuell von den Xiaomi Firmen oder Firmendivision benutzt wird. Ja, mal gucken. Es gibt noch ein anderes Gaming-Phone übrigens, das ist Black Shark. Und dieses Black Shark, oh, jetzt habe ich, oh, ich sehe, ich habe gerade einen riesen Fehler entdeckt, was ich da vorhin gemacht habe. Und zwar, ich habe diese Kühlung, diesen Mega-Cooler, das habe ich jetzt diesem Redmi K40 Gaming Phone zugesteckt. Ja, und es hat natürlich auch keine Metallrückseite. Das ist nämlich das Black Shark 4, was diese Metallrückseite hat und den Cooler. Also bitte, ja. Ich hoffe, ihr habt das dann auch bis hierhin gehört, ja, und nicht schon vorher abgeschaltet, sondern na, da weiß der, wovon er spricht. Ja, ich hab das irgendwie total verwechselt, aber wundert's denn, ja, momentan bei diesen Unmengen an Gaming Phones, ja. Also das Black Shark 4. Black Shark 4 ist auch günstig, zwar nicht so günstig wie das Redmi, aber da kann man sicherlich auch noch vom Preis her nichts dagegen sagen. Um die 500 Euro kostet es und da ist das mit dem Lüfter. Alles andere, was ich allerdings gesagt habe, stimmt auch bei dem Redmi K40 Gaming Phone, ganz klar. Nur dieses Lüftungssystem, das ist, nennt sich Ice Cold. Nein, wird es wohl so sein, Ice Cold, aber nennt sich nicht so. Und das ist eben bei diesem Gerät hier der Fall. Und das ist auch das mit der Metallrückseite hinten deswegen. Und das war nämlich jetzt auch beim Test von Cherry Rick Everything. Und das war das, also ich glaube, dieses Redmi hat er noch nicht gehabt, aber das hier war jetzt ein Gaming-Phone, was mal wieder den Test durchgehalten hat. Den bisher hat schon zwei von den Top-Gaming-Phones getestet und die sind so leicht zerbrochen. Das ist unglaublich. Also Schrott von der Verarbeitung her, das muss man ganz klar sagen. Ja. Und das hier hat, ich tue es schon mal spoilern, überstanden. Ja. Guckt euch mal das Video an. Ich verlinke hier dieses Testvideo und den kurzen Artikel hier. Da könnt ihr das selbst mal angucken. Sehr, sehr informativ und der zeigt auch, wie das mit dem Cooler funktioniert. Der nimmt den Cooler auch auseinander. Das ist, also ich hätte das nicht geglaubt. Ja, wenn der das jetzt nicht direkt hier gezeigt hätte und auch getestet hätte, dann hätte ich nicht geglaubt, dass es so geht, so einfach geht, so einen Cooler an die 0 Grad ranzubringen. Das ist unglaublich. Und somit dann eben ein Smartphone richtig gut herunterzukühlen, um volle Leistung über längere Zeit zu bringen. Wahnsinn. Also das Black Shark nochmal ganz kurz. 6,67 Zoll Display, HDR 10 Plus, 20 zu 9 Aspect Ratio. Dann gibt's, es gibt verschiedene Versionen, das Black Shark 4 Pro, Snapdragon 888, ein Adreno 660 GPU, dann Versionen bis zu 16 GB, 256 GB Storage, und ja, 4500 mAh Akku mit 120 Watt Fast Charging System. 120 Watt, also du weißt jetzt 17, 18 Minuten und das Handy ist voll. Ja, cool. Jo, so sieht es aus und von daher das Black Shark auch sehr interessant. Wie da jetzt im Einzelnen die Preise sind, wird sich noch zeigen. Also ab 500 Euro auf jeden Fall erhältlich. Samsung hat sich das Galaxy Z Fold als Tablet jetzt auch registrieren lassen und jetzt soll das offenbar bedeuten, dass eben ein Galaxy Tablet herauskommt, das man falten kann. Das wäre vielleicht endlich mal eine vernünftige Lösung für ein Problem, das es sonst nicht stellt. Ja, denn ich habe ja immer gesagt, okay, ein faltbares Smartphone, ja, das in einer Größe ist, wo man kein richtiges Tablet hat, wenn man es aufklappt, und kein richtiges Smartphone von der Größe her, wenn man es zuklappt, ist sinnlos. Sinnlos, okay? Und offenbar wäre da, das sind noch vorhanden, weil man kann das Tablet dann halt kleiner klappen und einstecken. Ja, ob das jetzt aber wirklich einen Vorteil bietet, ich meine, wenn man ein Tablet mitnimmt, ich weiß ja nicht, wie das bei den Leuten aussieht, also ein Tablet in die Hosentasche stecken ist vielleicht keine gute Idee, selbst wenn man es zusammenklappen kann. Und ansonsten habe ich schon mal einen Rucksack dabei, wo auch ein Laptop reinpasst, ja, und dort habe ich auch früher mein Tablet transportiert. Und dann muss das auch nicht geklappt werden. Da muss ich auch kein minderwertiges Display haben, das Spuren hinterlässt, nach dem 20. Mal klappen. Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht genau. Aber es scheint mir zumindest mal vernünftiger als ein foldable Smartphone. Ja. Tja. Ich halte nicht viel von diesen faltbaren Teilen, da muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht, weil ich auch enttäuscht bin über die Art, wie das eben gefaltet wird, und also ich weiß nicht, ich kann mich damit nicht anfreunden. Vielleicht kommt ja noch irgendwann mal eins raus, wo ich sage, okay, das ist super, ja, das hat eine klasse Idee hinten dran und dem kann man wirklich was anfangen und yay. Ja, mal gucken. So, jetzt muss ich mal tief Luft holen. Einen Schluck trinken. Moment. So. Jetzt hat. Die Macher des Signal Messenger werden mir immer sympathischer. Sie sind Hacker der allerersten Güte. Mit weißen Hemden, muss ich sagen, ja, Wahnsinn, ja, also, ja, okay, jetzt wischt mal dieses Hackerbild da weg, ja, und was haben die gemacht? Die haben die Spionagesoftware von Cellebrite gehackt und öffentlich angeprangert, und haben da ein cooles Video released mit Szenen aus Hackers, der Film Hackers, ja, der Mega-Kult-Film, ja, der beste Hackerfilm aller Zeiten, ja, Hackers, ja. Und da haben die Szenen daraus genommen, ja, und die kultigsten Szenen und haben klar gemacht, was sie tun, ja. Wir werden sie ausspionieren, wie sie uns ausspionieren. Ich meine, das ist schon der Hammer, sich gegen so eine Spionagesoftware zu stellen, die von großen Staaten genutzt werden, ist schon heftig. Also Angst haben die keine. Wahnsinn, ja. Und das Beste ist jetzt, um dem entgegenzuwirken, ja, haben die in einer, naja, sehr kryptischen zum kryptischen Anhang quasi gesagt, ja, dass die kommenden Signal-Versionen, ja, also regelmäßig Dateien nachladen und im App-Speicher ablegen, ja. Dabei würden die Dateien nur der Optik dienen, ja, und hätten sonst keine Funktion innerhalb der Messenger-App. Ja. Und offenbar wird da angespielt drauf, dass mittels von diesen Dateien, ja, der Exploit für Cellebrite-Software verteilt wird. Also die verteilen quasi die Hacker-Software über Signal, mit Signal. Wie geil. Es ist schon der Hammer. Also, um es mal kurz zu sagen. Die Signal-Entwickler sind durch diese Aktion bei mir von coole Entwickler des sichersten Messenger, ja, aufgestiegen auf Götter der Verteidigung von Datenschutz und Privatsphäre mit einem super Touch von weißen Hackern. Also weißen im Sinne von guten Hackern. Ja. Sollte man es gleich wieder streichen, das Bild weiße Hacker. Ich sag nur Lord Nikon Rules, okay? Wahnsinn, und deswegen ist das so unglaublich eigentlich, diese Story. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das sogar so krass ist, was die machen, dass vielleicht einige Leute jetzt sogar wieder skeptisch werden bei Signal. Ja, weil das kann ja eigentlich nicht sein, man muss da ja skeptisch werden, ja, was die da gemacht haben. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, bringen die damit Signal in Gefahr, wenn die sowas machen? Denn das kann ja dazu führen, dass die in vielen Staaten, das Signal in vielen Staaten verboten wird. Ja. Also auch da mal abwarten. Aber die Aussage von dieser Aktion ist schon mächtig und ist wirklich auch groß. Sehr, sehr groß, und Hut ab vor diesen Entwicklern. Und wer jetzt noch nicht Signal installiert hat, das soll es jetzt machen. Ja. Ich meine, mess with the best, die like the rest. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Oder? Cool. Also weiter geht's. Nächste Nachricht wird viele auch verwundern. Das ist auch sowas, wo irgendwo an mir auch ein bisschen vorbeiging, zum Glück aber nicht an viele andere. Google hat ja angekündigt, dass die hier diese Cookie-Werbung so weit einstellen, ja, und ja, dann haben die meisten Leute erstmal gedacht, so wie sich das angehört hat, okay, das war's jetzt, das Werbemodell ist tot. Ja. Aber ich war ja auch da skeptisch, weil klar, wenn man so viele Komponenten kontrolliert wie Google, beispielsweise über den Chrome-Browser, dann braucht man auch keine Cookies mehr. Das ist doch Quatsch. Ja, im Gegenteil, mit einem solchen System arbeitet man noch am ehesten noch für die Konkurrenz. Man hilft der Konkurrenz sozusagen. Und deswegen hat Google FLOC präsentiert. Also um eben so Nutzer in Kategorien einzuteilen. Das wird im Browser selbst gemacht. Also der Browser kategorisiert quasi den Nutzer und dadurch wird die entsprechende Werbung abgerufen und eingeblendet. Also im Prinzip, statt euch über Cookies zu tracken, was ihr macht, was eure Interessen sind, ja, und dann eben zielgerichtet Werbung euch zu schicken, spioniert euch euer Browser selbst aus und fordert dann die entsprechenden Werbeeinblendungen an. Was natürlich erstmal besser wäre als vorher, weil nur der Browser ja quasi euch klassifiziert einstuft und somit keine Daten von euch rausgehen, ja, an Webseiten oder an Google. Erstmal. Aber, wie ich eben gesagt habe, wenn die Plattform unter der Kontrolle steht von Google, dann ist natürlich sehr viel Skepsis angebracht, denn Google könnte auch an Daten kommen, auch wenn sich euer Browser selbst offline ja, ein Bild von euch macht. Da muss natürlich auch geguckt werden, dass das auch nicht übertragen werden kann, dieses Bild. Ja. Und somit haben wir eben jetzt eine große Skepsis und so wie das aussieht, kann man davon ausgehen, dass das zu Recht so ist. Denn viele Firmen fangen an, FLOC zu boykottieren und aktiv zu blocken und die wollen das nicht haben. Da gibt es einige Firmen, DuckDuckGo beispielsweise, Vivaldi, Brave als Browser und Suchmaschinenersatz, ja. Auch Mozilla, Apple und Microsoft haben angekündigt, dass eben dieses FLOC, quasi der Tracking-Ersatz, nicht in ihre Browser einziehen wird und damit sind diese Leute, die diese Browser nutzen, erstmal sicher vor FLOC. Ja. Und damit gibt es eine klare Ansage. Wenn ihr FLOC nicht vertraut, nicht nutzen wollt, dann nutzt ja keinen Chrome-Browser. Ja, nutzt Firefox. Ich meine, das seid ihr wahrscheinlich eher auf der sichersten Seite, Mozilla Firefox. Ja, die haben etliches gemacht, um Tracking deutlich zu erschweren. Es gibt sehr gute Add-ons auch, wie zum Beispiel Privacy Badger und uBlock Origin, mit dem auch noch weitere, sehr strenge Sachen einstellen können, sodass ihr nicht getrackt werden könnt. Ja? Und dann eben auch dieses FLOC, wenn das nicht implementiert ist, dann war's das auch, ja, fertig. Und wenn am Schluss eben Chrome hier FLOC implementiert und die anderen eben nicht, und was heißt die anderen eben, ein paar eben nicht, dann wird das auch so sein. Was hier allerdings auch schwierig ist, WordPress hat zum Beispiel auch gesagt, dass sie das nicht nutzen wollen. Auch natürlich auch auf der Seite ist es ja auch wichtig. WordPress will das auch so behandeln wie ein Sicherheitsproblem, ja, und automatisch deaktivieren. Das heißt, es ist auch ein Problem von den Seiten natürlich her, ja, ganz klar. Dennoch denke ich, wenn man einen Browser hat, der FLOC nicht unterstützt beziehungsweise sogar aktiv durcheinander bringt, wird es auch damit getan sein. Ja. Also FLOC ist jetzt gerade so ein großer Streitpunkt. Ich glaube, wir werden in Zukunft noch sehr viel davon hören. Mozilla meint, es gibt andere Pläne, dass Werbung und Privatsphäre nebeneinander bestehen können. Ja, und die sicherer und besser ist als FLOC. Ja. Und von daher denke ich, muss man da wirklich auch Skepsis an den Tag legen, was FLOC betrifft. Mich betrifft es nicht, weil ich nutze Chrome schon lange nicht mehr. Mozilla Firefox klappt alles damit. Man braucht kein Chrome. Und damit ist für mich der Drops natürlich dann gelutscht, solange Mozilla hier diese Technik nicht unterstützt, interessiert es mich dann auch nicht so weit, ja. Man sollte sich natürlich insgesamt dagegen aussprechen, denn das ist eine ziemlich große Augenwischerei, wenn man über FLOC prinzipiell noch mehr Daten abgibt als über dieses über diese Tracking Cookies. Also ich finde das nicht ganz so okay. Und dann diese Verschleierungstaktik, das ist schon ziemlich, ist schon ziemlich suspekt, ja. Sagen, ja, wir stellen das Tracking ein, ja, so unter dem Motto, wir haben aufgegeben, wir haben auf die User gehört, wir stellen das Tracking ein, ja, und dann FLOC wird das alles ersetzen, na, genau. Also, lasst euch nicht in Kohorten einteilen, ja, sondern verweigert einfach diese Nutzung von dem System, indem ihr eben einen FLOC-freien Browser installiert und eben auch Systeme für eure Webseiten benutzt, die FLOC nicht benutzen. So, jetzt sind wir im Community-Bereich angekommen und da gucke ich mal, was da jetzt los ist. Moment mal, zunächst mal habe ich das letztens schon gesagt. Moment. Das hier war von Freitag, den 23. April. Ja, genau. Das ist noch hier drin. Okay, und zwar, es ging erstmal um das Xiaomi-Gerät vom Spike. Das war tatsächlich dann ein Problem mit den Einstellungen, ja. Und zwar eben bei Benutzung der App immer auf also den Tracking, das Tracking im Hintergrund ermöglichen. Und dann kann eben auch die, so zum Beispiel eine Fitness-App oder GPS-Aufzeichnung erfolgen, wenn das Display ausgeschaltet ist. Ansonsten geht es eben nicht. Und der Sven hat dann auch geschrieben. Moment. So, genau. Moin, moin, vielleicht weiß einer von euch eine Lösung, habe auf meinem neuen Handy. Das ist das ist Realme war das, glaube ich, gell? GT, ja, Neo. Ein China-ROM, das scheint Google nicht so richtig zu mögen. Für nahezu alle Google-Probleme finden sich Lösungen. Allerdings bekomme ich mein Android Auto partout nicht zum Laufen. Es baut sich keine stabile Verbindung auf. Hat jemand einen Tipp für mich? Wenn alles nicht funzt, würde ich mir wahrscheinlich ein EU-ROM aufspielen, worauf ich eigentlich keinen Bock habe. und zwar ging es dann eben noch. Moment. Ja, genau. Also die Verbindung mit diesem. Mit dem Android Auto ist natürlich wirklich ein Problem. Und zwar nicht nur bei diesem Gerät jetzt, sondern allgemein. Also, weiß nicht, viele von euch kennen ja noch den Markus, ja. Und der hat zum Beispiel so Probleme mit den Huawei-Geräten und Android Auto. Ich habe überhaupt keine Verbindungsprobleme. Allerdings, ich nutze auch kein Android Auto jetzt direkt, sondern die internen Bordsysteme von Toyota Prius. Und da gibt es überhaupt keine Probleme mit der Verbindung. Aber das ist eben eine schwierige Geschichte und das ist immer der Knackpunkt. Ich auch hier genau den Knackpunkt zu finden, wird wirklich schwierig. Das Gerät ist noch relativ neu. Ich bin überzeugt davon, dass tatsächlich vielleicht noch eine neue Version rauskommt, beziehungsweise eine neue Firmware-Version, die vielleicht das Problem behebt. Denn oftmals wird eben Android Auto eher so halbherzig ja, unterstützt oder beachtet. Ja, weil das ist wirklich so ein System, wo quasi sich die Geister scheiden. Ja, die einen finden es super genial und müssen das unbedingt haben. Ohne Android Auto geht gar nichts. Ja, muss sein. Also da wäre es nicht der Erste, wo sagen würde, okay, also wenn Android Auto nicht geht, brauche ich ein neues Handy. Ja. Und auf der anderen Seite, jetzt zu der Kategorie gehöre ich dann, die sagen, Android Auto ist vollkommen uninteressant. Vollkommen uninteressant. Ja, null. Werde ich nie nutzen, will ich nie nutzen, habe ich nie genutzt. Ja, und deswegen ist da halt auch ein Problem. Ich denke dann eben, die Firmen haben da nicht die Priorität hoch genug gesetzt und haben dann als eben Schwierigkeiten, das in der ersten Version zum Laufen zu kriegen. Ich denke schon, dass das noch per Software gefixt wird. Vielleicht, wenn es irgendwie geht, noch ein bisschen warten, bevor man jetzt hier Riesensachen macht oder Zusatzsachen kauft oder ähnliches, ja, oder hier so Kurzschlussreaktionen macht. Einfach noch ein bisschen warten, vielleicht bis das nächste Firmware-Update kommt, ja, oder auch Android Auto Patches könnten damit dann vielleicht besser zurechtkommen. Und letztendlich ist eben die Verbindung, die mal, denke ich, über Bluetooth entsteht, ja, schließlich auch noch ein Problem. Ja, die Bluetooth-Verbindung ist immer wieder ein Problem. Wenn es über die Kabelverbindung läuft, da sind dann wiederum ganz andere Probleme drin, nämlich die das Ansprechen von der USB-Schnittstelle des Gerätes. Auch da gibt es auch bei verschiedenen Marken ganz große Probleme. Ja. Aber vielleicht bei manchen Systemen gibt es ja auch die Möglichkeit zu wählen. Ja, das kommt alles darauf an, was für eine Android Auto-Version dann wo eingebaut ist. Ich gehe mal davon aus, du hast ein Android Auto-fähiges, in Anführungszeichen Display im Auto eingebaut und daran wird das Handy angeschlossen. Wenn das mit der Kabelverbindung nicht richtig funktioniert, vielleicht mal die Bluetooth-Verbindung probieren oder andersherum. Ja. Und vielleicht geht es mit dem einen oder anderen besser. Ansonsten, wie gesagt, Firmware-Version erstmal noch abwarten und ist eigentlich schon fast normal bei den China-Geräten, unabhängig übrigens, ob EU-ROM oder China-ROM, dass die ersten Versionen erstmal mit Android Auto Schwierigkeiten haben und dann, ja, wenn dann, sage ich mal, die Beschwerden reingehen, dass es dann eben nachgeliefert wird irgendwann. Vielleicht auch mal ein Support-Ticket öffnen bei Realme, weil nur so wissen die auch von dem Problem. Je mehr Leute dieses Problem melden, desto eher die Chance, dass auch was dagegen gemacht wird von der Firma. Ah. So, was gab's noch? War noch was, wo an mich gerichtet war, glaube ich. Und zwar wegen der Alexa-Verständigung, dass es über verschiedene Zimmer manchmal falsch erkannt wird. Da hat der Alexander einen Tipp gegeben. Wenn Alexa im falschen Raum die Musik anmacht, musst du nicht drüber gehen, um sie dort auszuschalten. Du kannst einfach den Namen des Raumes dazu sagen, indem du die Musik stoppen willst. Zum Beispiel Stopp im Schlafzimmer. Wenn der Raum Schlafzimmer heißt. Ja. So kann man auch Musik oder Timer in anderen Räumen starten. Also das war mir ehrlich gesagt, ich habe das mal probiert, so also schon Ewigkeiten her, da hat das natürlich nicht funktioniert. Ich habe nicht mitbekommen, dass hier die Echos mittlerweile eine Funktion bekommen haben, wo ich in einem anderen Raum aus Aktionen starten kann, weil das war für mich zum Beispiel immer ganz wichtig, dass ich von dem einen Raum in einem anderen schon mal den Stream starten konnte. Ja? Und es ging nie. Und wenn das jetzt geändert wurde, ist das natürlich eine wunderbare Sache, ja. Ne? Wobei, ne, Stopp im Schlafzimmer hört sich natürlich ziemlich übel an. Ne? Aber trotzdem, das darf nur der Nachbar nicht hören. Ne? Stopp im Schlafzimmer! Oh Gott. Naja. Gut. Dann, oh Gott, jetzt habe ich wieder einen Screenshot gemacht. Kaum habe ich hier wieder die alte Outdoor-Hülle dran, macht man wieder wild Screenshots, ohne dass man das will. Wunderbar, ganz, ganz toll. Ich komme dann mal zu der App der Woche. Ich habe leider nicht mehr Themen. Ja, das hat sich bestimmt aber sowieso schon wieder gezogen. Ja, haben wir schon die Stunde schon voll, also von daher ist es ja okay. App der Woche. Diesmal Otter Ocean. Otter Ocean. Ja, genau. Treasure Hunt ist der Untertitel dazu und Max, könnte es anders sein als ein Spiel? Lustig, süß, witzig, total süße Chars, diesmal aber nicht in Form von Anime Girls, sondern von Otter Oceans, also von ozeanischen Ottern, was immer das auch für eine schlimme Ausgeburt der Hölle ist. Sie sehen super süß aus, ja. Und damit haben die natürlich sofort 100% Punkte erreicht. Und der Rest wird dann gut gemacht durch ein Spiel, das sehr einfach ist, aber auch ziemlich süchtig machen. Wie kann es auch anders sein? Ja, das ist ja dieses Konzept, was immer wieder zieht auf bei Smartphone-Spielen, ja. Und wenn da noch hier so eine schöne Grafik mit dabei ist, ist es gut. Sammeln, was im Meer rumschwimmt, ja, und die verschiedenen Chars, so Charaktere von Ottern, ja, zufriedenzustellen und aufzusammeln natürlich, ja. Das heißt, sammeln, ja, so Otter-Pokémon oder sowas, ne? Nicht ganz so aufwendig, aber dafür ganz einfach und auch daheim auf der Couch zu spielen oder mal kurz unterwegs schnell ein leichtes Game zu machen. Die Grafik ist, also, es ist nicht so, dass die Grafik einem vom Stuhl hauen wird. Also, die ist relativ simpel, aber dennoch gut genug, um das schön aussehen zu lassen und das so, dass es eben auch Spaß macht. Ja. Wüsste auch nicht, wie man da jetzt andere grafische Highlights in dem Spiel setzen sollte. Das passt schon so. Ja. Sound ist genauso süß wie die Charaktere. Wahrscheinlich werden es einige dann abschalten, ne? Aber sie passt ganz gut dazu. Ja. Das heißt also, die Otterfamilien im Ozean sammeln, füttern, hegen und pflegen, trainieren, ja, und so weiter und so weiter. Man könnte fast sagen, ein Otter Tamagotchi auf Steroiden. Ja, und zusätzlich natürlich noch die Aufgaben, ganz klar, den Ozean säubern, ja, neues Leben in die Korallenriffe einhauchen und die Geheimnisse aus den Tiefen, Untiefen des Ozeans entdecken. Wahnsinn, also richtig cool und macht Spaß. Hört sich sehr nach PR an, ja, das heißt, ne, also Meer reinigen, Korallenriffe schützen, Geheimnisse des Ozeans entdecken. Klar, ne, aber trotzdem macht Spaß und es sieht, ja, wie gesagt, ordentlich aus. Deswegen auch die Bewertung 4,6 im Play Store, durchaus in Ordnung. Hat mich zwar schon so gewundert, dass so ein simples, schönes Game so eine hohe Wertung bekommt. Normalerweise sind da immer so viele Leute drin, die dann miese Bewertungen geben, weil sie sauer sind, dass es nicht ein 80-Stunden-Vollpreisspiel ist mit, was weiß ich, einer super Story und überhaupt, sondern einfach nur so ein Casual-Spiel, wo man einfach mal so zwischendurch, ja, für ein paar Minuten zocken kann und dann, ja, wieder das Handy wegstecken kann. Ja. So richtig, so das Bahnfahr. Spiel, ne? Von einer Handelsstelle zur anderen und ja, schnell mal ein bisschen zocken. Ganz cool. Und vielleicht macht das auch hier bei dem Spiel dann die Freude überhaupt aus. Also Otter Ocean Treasure Hunt App der Woche. Und ja, los geht's. Damit sind wir dann auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Wie immer, den Link findet ihr in den Shownotes. Und die findet ihr irgendwo in eurem Podcast-Player. Ja, müssen die sein. Ganz unten ist der Link zur Netcast-Community und auch in den Shownotes die Links zu einigen behandelten Themen hier in der Sendung, wie immer. Und natürlich auch dann zur App der Woche. Ganz klar. So, damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.